Rassismus Reloaded, die Idee eines monoethnischen Staates. Die Nationalsozialisten fühlten den reinrassigen Volkskörper bedroht, Sellner und die Identitären die ethnokulturelle Identität. Beiden Gruppierungen ist gemein, dass sie in Fremden eine Gefahr für die als ideal verstandene eigene Gemeinschaft sehen. Bei den Nazis galten als Hauptbedrohung die Juden und sogenannte minderwertige Rassen, bei Sellner sind es vor allem Flüchtlinge und Muslime, aber auch Gastarbeiter und Staatsbürger mit migrantischem Hintergrund, die einen angeblichen Bevölkerungsaustausch herbeiführen. Und Sellners Ziel ist es, wie wir vorhin schon gehört haben, diesen Bevölkerungsaustausch rückgängig zu machen, nämlich durch das, was er Remigration nennt. Mit diesem Begriff will sich Sellner Assoziationen auf die unselige Zeit des Nationalsozialismus entziehen. Auch betont er in öffentlichen Äußerungen immer wieder die Freiwilligkeit dieser Rückwanderung, so die Übersetzung des lateinischen Begriffs Remigration. Wie zuvor schon erwähnt, hat diese Freiwilligkeit eine innere Logik, wenn man in Sellners Gedankenwelt einsteigt. Denn als Anhänger des Konzepts des sogenannten Ethnopluralismus meint Sellner offenbar, Menschen könnten nur glücklich sein, wenn sie unter ihresgleichen leben. Was wiederum heißt, ein Mensch, dessen Eltern zum Beispiel aus der Türkei stammen, der in Köln geboren ist, in Köln arbeitet, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und sich mit seinen Eltern auf Türkisch unterhält und türkische Feste feiert, könnte nach der Idee Sellners in Köln nicht glücklich sein, da er sich in einem fremden ethnokulturellen Umfeld befindet. Man tut nach dieser Lesart diesen Menschen geradezu etwas Gutes, wenn man ihnen hilft, Deutschland zu verlassen. Diesen Gedanken nimmt der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, in seinem Buch »Politik von rechts – ein Manifest« auf. Die Remigration, heißt es da, ermöglicht den Migranten ein Leben im Einklang mit ihren Traditionen in der angestammten Heimat. Sellner und Krah gestehen einem Menschen wie dem oben beschriebenen nicht zu, in Deutschland glücklich und erfüllt leben zu können. Eine größere Übergriffigkeit ist kaum vorstellbar. Das bedeutet nichts anderes als, das ethnokulturelle Konstrukt unterwirft den Menschen einem Kollektiv und beraubt ihn seiner Individualität. Sellner und Krah konterkarieren die von ihnen selbst postulierte Freiwilligkeit auch recht zügig, indem sie offen zugeben, dass sie Druck ausüben wollen, um die Menschen aus dem Land zu treiben. Sellner benutzte beim Potsdamer Geheimtreffen die Worte »maßgeschneiderte Gesetze« und »Anpassungsdruck«, mit deren Hilfe die Menschen in einem Jahrzehnteprojekt aus Deutschland gedrängt werden sollen. Krah formuliert in seinem Buch konkrete Ideen,